Über den Soldatensender West erfuhren die deutschen Hörer am 29. April 1945, was selbst höheren Nazi-Funktionären nicht bekannt war. Nämlich, dass der Reichsführer SS Himmler auf eigene Faust und ohne Wissen Hitlers mit den Alliierten über die Kapitulation verhandelte. Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volker Bernadotte, nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand gestern Nacht auf Schloss Brönnlund bei Appenrade an der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in allernächster Zeit gleichzeitig mit dem Tode des Führers bekannt gegeben wird. Tatsächlich brachte sich Hitler einen Tag später im Bunker seiner Berliner Reichskanzlei um, nachdem er noch Himmler aus der Partei ausgeschlossen hatte. Mit dem Tod Hitlers sah die britische Regierung offenbar den Auftrag der schwarzen Propaganda als erfüllt an. Am 1. Mai 1945 stellten sämtliche Soldatensender Delmers ihren Betrieb ein. 1212 sendet, 1212 sendet, hier ist 1212. Neben Großbritannien und der Sowjetunion setzten auch die USA schwarze Propagandasender ein. Von der amerikanischen Armee und ihren Nachrichtendiensten wurde der Sender 1212 eingerichtet, der Ende 1944 von Luxemburg aus seinen Betrieb aufnahm. Ziel der Operation Annie, wie die Sendergründung intern hieß, war es, den Übergang der alliierten Streitkräfte über den Rhein zu erleichtern. Dazu bediente man sich nach englischem Vorbild aller Tricks der schwarzen Propaganda. Hier ist 1212. Gruppen Neues Deutschland, Achtung. Abteilung Information, Achtung. Wo bleiben die Berichte aus Zone 2 und Zone 7? Wir wiederholen. Zone 2 und Zone 7. Hier ist 1212. Achtung, Zone 2. Hier ist 1212. Achtung, Gruppen Neues Deutschland, Zone 2. Unsere Sendung beginnt in etwa 2 Minuten. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Wie ist der Empfang? 1212 ruft ND Zone 7. Zone 7. Gruppe Neues Deutschland, Zone 7, ruft 1212. Gruppe ND Zone 7, ruft 1212. Empfang klar. Empfang klar. Danke. Gruppe Neues Deutschland, Zone 7, Empfang klar. Zone 7, wir haben eine Anweisung für euch. Danke. Wir hören. Danke. Gruppe ND, Zone 7, sendet eure Berichte für 1212 von heute ab über das andere Netz. Berichte für 1212 von heute ab über das andere Netz. Bestätiget bitte. Hier ist ND Zone 7. Empfang klar. Unsere Berichte gehen von heute ab das andere Netz. Danke. Wir müssen jetzt unsere Nachtsendung beginnen. Später mehr, Zone 7. Frieden jetzt. Frieden jetzt. 1212 sendet. 1212 sendet.